Ich seh ein Land ohne Wahrheiten, in dem die Armen für die reichen Menschen arbeiten. Ich seh ein Land, in dem man Träume unterdrückt und wo Menschen reden, Leben wäre ein Wohlstandsprodukt. Ich seh ein Land ohne Taten, sie schreien schwarz, rot, gold, doch beschämen diese Farben. Ich seh ein Land, in dem man Flüchtlingen den Tod wünscht und dass nach all dem die Deutschen selbst mal geflohen sind. Ich seh ein Land voller Selbstzweifel, in dem es wichtig ist, was andere von einem selbst halten. Ich seh ein Land, in dem die Rollen falsch bestimmt sind. Ein Land, in dem man träumt, kein Erfolg, sondern Glück wünscht. Ein Land, in dem uns Merkel in den Krieg schickt und das, obwohl das ganze Volk seit Jahren gegen Krieg ist. Ich seh ein Land, in dem man arbeitet für Hungers. Denn wenn die Mieten steigen, steigt auch die Hungersnot. Ich seh ein Land ohne Solidarität. Ich seh ein Land, was gerade den Bach hinuntergeht. Ich seh Leid, ich seh Wut, ich seh Schweiß, ich seh Blut. Und am Ende sagt der Staat nur, wie leid es ihm tut, ha? Ich seh ein Land ohne Solidarität. Ich seh ein Land, was gerade den Bach hinuntergeht. Ich seh Leid, ich seh Wut, ich seh Schweiß, ich seh Blut. Und am Ende sagt der Staat nur, wie leid es ihm tut, ha? Ich seh ein Land ohne Wahrheiten, in dem die Menschen bis sie 70 sind arbeiten. Ich seh ein Land, wo man ackert bis zu nassig, weil sie Arbeit mag, nein, damit sie Essen für sich hatte. Ich seh ein Land, in der die Bildung grad versagt, denn der Satz des Pythagoras ist wichtiger als Rechnungszahlen. Ich seh ein Land, was langsam so wie Sand zerfällt, denn wenn du gegen das Kranke kämpfst, sich jeder für den Kranken hält. Und ich seh ein Land ohne Ziele, ein Land, in dem man Sex mehr schätzt als die Liebe. Ich seh ein Land voller Tränen, ein Land, in dem man schlägt, bevor man anfängt zu reden. Ich seh ein Land, in dem Kinderschänder freikommen, doch ein Richter dich in den Knast steckt wegen Diebstahl, weil du Geld brauchst. Ich seh ein Land, was letztendlich sogar stolz ist und andere behandelt wie Scheiße, nur weil sie deutsch sind. Ich seh ein Land ohne Solidarität. Ich seh ein Land, was gerade den Bach hinuntergeht. Ich seh Leid, ich seh Wut, ich seh Schweiß, ich seh Blut. Und am Ende sagt der Staat nur, wie leid es ihm tut, ha? Ich seh ein Land ohne Solidarität. Ich seh ein Land, was gerade den Bach hinuntergeht. Ich seh Leid, ich seh Wut, ich seh Schweiß, ich seh Blut. Und am Ende sagt der Staat nur, wie leid es ihm tut, ha?